Du sagst etwas zu mir. Etwas Dahergesagtes, das nicht dazu entworfen war, tiefer vorzudringen. Es trifft mich wie einen Schlag, weil es in mir etwas Ungeahntes auslöst. Die Situation erlaubt es mir aber nicht, mein innerstes Aufbäumen zu zeigen. Und so lasse ich alles von innen an meine Hülle branden und versuche irgendwie, die Wucht abzufangen.